Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. El 24 de marzo se ha realizado un llamamiento internacional para celebrar el Día Mundial por Afrin. Desde el pasado 20 de enero, el cantón de Afrin, al oeste de la Federación Democrática del Norte de Siria, está siendo invadido y bombardeado incesantemente con aviación, artillería y todo tipo de armamento moderno con el sello de la OTAN. El ejército turco, para no ensuciarse demasiado las manos y poder esconder las cifras de bajas en sus filas, se sirve de milicias yihadistas de lo que antaño fue Al-Qaeda, reagrupados en 2014 bajo la bandera negra de Daesh y reciclados ahora bajo la bandera del FSA. Las brutales imágenes que los invasores publican en redes sociales, así como las llamadas a la guerra contra los infieles al grito de Al-Aqabar, no recuerda que Rojava sigue combatiendo al mismo enemigo que ya derrotó en Kobane y en Raqqa, solo que ahora se ampara bajo la bandera del segundo ejército de la OTAN. Sumamos nuestro granito de arena ofreciendo a continuación el audio de la charla debate Revolución Rojava, realizada el martes 20 de marzo en la Biblioteca Social Hermanos Quero, e intercambiamos varias canciones que Ershana Iboga, quien dio la charla, nos ha recomendado. Muchas gracias por venir esta tarde a echar un rato con el Jan y con Andy, que nos va a ayudar con la traducción del alemán. Si alguien encontró el alemán, pues lo va a tener más fácil. Si no, pues con un poquito de calma, ¿no? Porque ya sabéis que cuando las charlas con traducción van a ir un poquito más lentas, pero bueno, no tenemos prisa. Nos visita hoy el Jan Ayboga, es activista kurdo del movimiento ecologista de Mesopotamia y coautor de este libro, que es Revolución en Rojava, Liberación de la Mujer y Comunalismo entre la Guerra y el Embargo. Es uno de los autores. Y hemos aprovechado que bajaba a Sevilla, a la Feria del Libro Anarquista, que se ha celebrado este fin de semana, para que también haga un par de charlas más hoy aquí en Granada, y mañana va a Málaga, a la Casa Invisible, ¿no? Ya volverá para Barcelona, creo que vuelven, ¿no? Y después para Alemania. Y bueno, como imaginamos que habrá gente que sí que tenga más conocimiento de lo que está pasando en Rojava y otra gente que a lo mejor no controla tanto del tema, hemos planteado que empiece un poco dando una base de lo que es el pueblo kurdo, lo que es el Kurdistán, ¿no? De lo que es la propuesta del confederalismo democrático, ¿no? Tanto como propuesta política también, y cómo se está llevando a cabo en Rojava, y también que nos hable un poco de todo el contexto que geopolítico que se da en la zona, que es un poco complejo, ¿no? Sobre todo en una situación de guerra, a ver si podemos un poco situarnos en lo que está pasando. Y después pasaríamos un poco a abrir un debate, ¿no? Y a charlar con el Jan, si pues yo pensé que hagamos preguntas, que un poco debatamos y resolvamos dudas, ¿no? En una segunda parte pues, de este encuentro, ¿no? No sé, Jan, si te apetece, pues explícanos un poco qué es el pueblo kurdo, y que es Kurdistán, ¿no? Para la gente que no conozca mucho, ¿no? De todo esto. Okay. Evar Bash, buenas tardes. Evar Bash is heißt buenas tardes of Kurdish. Evar Bash se dice buenas tardes en kurdo. Danke fürs Zeit nehmen und dass ihr hierher gekommen seid. Das freut mich sehr. Muchas gracias que habéis venido, que os habéis tomado el tiempo de venir y escucharlo. Über die Kurden und Kurdinnen habt ihr bestimmt schon viel gehört, aber ich möchte sie noch mal kurz charakterisieren. Seguro que ya habéis escuchado bastante sobre los kurdos y las kurdas, pero él quiere dar como una pequeña base sobre el pueblo kurdo y sus raíces. Das ist eine Karte, die zeigt, wo die Kurden etwa in der Mehrheit leben, und wir sehen, dass sie auf 4 Staaten verteilt sind. Ahí en el mapa se ve dónde vive la mayoría de los kurdos y en qué estados están asentados, ¿no? En qué estados están viviendo. Die kurdischen Menschen leben schon immer ungefähr da, wo sie jetzt heute leben. Sie sind die Erben von vielen Menschen, Völkern, Stämmen, die nach Kurdistan oder durch Kurdistan gezogen sind. Que donde viven hoy los kurdos, ya casi siempre en esta zona ya llevan viviendo toda la vida y son gente que en la historia se ha ido asentando en esa zona y hasta hoy están ahí viviendo. Sie leben vor allem entlang der 2 Gebirgszüge, die heißen Taurus, das ist dieser Gebirgszug, und Zagros, der hier beginnt und dann so sich weiter nach Süden erstreckt. La mayoría vive asentado cerca de unas sierras, que una sierra se llama la Sierra del Tauro, ¿no? Sería en español, y la otra se llama Zagros, que es, el Tauro está por ahí y por ahí Zagros. Die Berge charakterisieren die Menschen sehr. Las montañas influye mucho en el carácter de las personas, de la gente, del pueblo. In dem Gebiet fand auch die erste Sesshaftwerdung der Menschen statt und die erste Landwirtschaft. En esta zona se asentaron los primeros humanos y ahí también se empezó la primera agricultura humana. Jahrtausende lang waren die Stammesstrukturen sehr dominierend in der Gesellschaft, bis weit hinein in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Durante siglos que dominaban mucho la convivencia entre tribus, se puede decir, entre tribus, hasta mitades del siglo des 20. Jahrhunderts. Hasta mitades del siglo XX. Über die Jahrtausende oder die letzten Jahrhunderte gab es fast nie einen Staat, der sich kurdisch genannt hat. Durante casi todos los siglos no había un estado que se llamaba Kurdistán. Sie waren immer Teil von größeren Staatsgebilden. Que siempre eran una parte de un estado más grande. Die jetzigen Grenzen wurden nach dem Ersten Weltkrieg gezogen und das Land wurde in 4 geteilt. Las fronteras de ahora se hicieron después de la Primera Guerra Mundial y se repartió en 4 países diferentes. So, die Hälfte Kurdistans liegt innerhalb des türkischen Staates und heute leben ungefähr 20 Millionen Menschen mit kurdischem Bezug innerhalb dieses Staates. La mitad está por la parte de Turquía, en el norte de Turquía, de Kurdistán, y unos 20 millones de la población turca son kurdos. Im iranisch besetzten Teil Kurdistans leben vielleicht 12 Millionen Menschen. En la parte del Irán viven unos 12 millones de personas. Im irakischen Teil 5 bis 6 Millionen. Y en la parte del Irak unos 5 a 6 millones. Und der kleinste Teil ist Syrisch-Kurdistan oder auch West-Kurdistan genannt. Wir sehen hier, dass sie relativ verteilt sind entlang der türkischen Grenze. Y la pequeña, la parte más pequeña es la parte de Siria, que está muy cerca de la frontera. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Nationalstaaten gegründet und diese haben alle die Kurden unterdrückt und versucht zu assimilieren. Después de la Primera Guerra Mundial se fundó unos estados nacionales y todos estos estados intentaron de oprimir al pueblo al kurdo y que vamos queriendo hacerlos desaparecer o asimilarlos, ¿no? Con el pueblo que estaba ahí. Alle Staaten waren antidemokratisch, repressiv, rassistisch. Und der Nationalismus hat sich in diesen vier Staaten vor allem gegen die Kurdinnen und Kurden gerichtet. Todos los estados eran racistas, antidemocráticos y der Nationalismus in diesen Staaten hat sich vor allem gegen die Kurden gerichtet. Y el nacionalismo estuvo en contra de los kurdos. Seit den 60er Jahren gibt es Widerstand gegen diese Besetzung. Desde los años 60 hay una resistencia en contra de esa ocupación. Vor allem nach der 68er Bewegung wurden ganz viele Organisationen und Parteien gegründet, Dutzende. Sobre todo a partir de los años 60 y del año 68 se fundaron un montón de grupos y movimientos que en favor de los kurdos. Para luchar con ellos. Im türkischen Teil Kurdistans, was wir auch Nordkurdistan nennen, wurde die Arbeiterpartei Kurdistans PKK zur stärksten Organisation. La parte de Turquía, en el norte de Turquía, se fundó el partido PKK, que era como el grupo más potente de los kurdos. Sie begann 1984 einen Guerillakrieg, der mit Abständen bis heute, Unterbrechung bis heute weiter andauert. A partir del 84 empezaron como una guerra de guerrilla, una guerrilla, que hasta hoy está durando. In den 90er Jahren wurde sie stark und eine Massenbewegung und es gab ganz viel Repression gegen sie. En los años 90 se hizo más fuerte y era como un movimiento ya con mucha gente, de una masa grande, y hay mucha represión en contra de ellos. En Ost-Kurdistan, also in Iranisch-Kurdistan, gab es auch ab den 70er Jahren Widerstand, der wurde aber in den 80er Jahren weitgehend unterdrückt. Seitdem gibt es keinen sehr ausgeprägten, es gibt Widerstand, aber der ist nicht sehr stark. En el Irán, en los años 80, también había un grupo de resistencia, pero en den 80ern, oder? 70er entstanden? Empezó en los años 70 y en los 80 lo empezaron a oprimir y queda muy poquito, que ahí no, prácticamente ha desaparecido. Iran ist ein sehr totalitärer Staat mit faschistischen Zügen. Iran ist ein Staat muy totalitario, y muy racista, y muy fascista. Also ich will nicht sagen faschistisch, aber faschistisch. Tiene como rasgos fascistas. Sí. No quiero decir fascista, pero con rasgos fascistas. Im Irak gibt es seit den 60er Jahren, also in Südkurdistan, großen Widerstand. En el Irak, desde los años 60, hay una resistencia bastante fuerte. Die wurde in den 70er Jahren sehr stark, aber wurde dann auch unterdrückt. Y en los años 70 llegó como al máximo, pero luego también se oprimió. Da gibt es zwei große Parteien, aber die sind sehr konservativ bzw. sehr korrupt. Und die Strukturen hier sind konservativer, reaktionärer als in den anderen Teilen der Widerstand. Hay dos partidos grandes, fuertes, pero son muy conservadores y corruptos. Aber seit 91 gibt es sowas wie eine Autonomie, nachdem die USA Irak angegriffen hat, haben die Kurden ihre Gebiete zumeist befreit und wurden von den USA unterstützt. Desde el 91 hay como una autonomía después de que Estados Unidos entró en Irak y los kurdos han liberado sus zonas y Estados Unidos les está apoyando. Seit 2003 mit der Besetzung des Iraks haben sie auch eine offizielle Autonomie. Y desde el 2003, desde la guerra de Irak, también tienen una autonomía oficial. In allen drei Teilen gab es bewaffneten Widerstand, großen, aber in Rojava, also in Westkurdistan, gab es das nicht. En todas las tres regiones había resistencia armada, pero en Rojava, en Siria, no lo había nunca. Die Menschen, die Kurdinnen und Kurden aus Rojava, haben zuerst in Südkurdistan viel mitgekämpft und dann ab den 80er Jahren in Nordkurdistan. Los kurdos de Rojava, aquí se dice Rojava, ¿no? De Rojava, se primero lucharon en la parte del Irak y luego ya en los 80 se fueron al norte de Kurdistán a apoyar a la gente, pero en Rojava mismo no había guerra, no había lucha. Rojava bedeutet eigentlich nur Westen. Westkurdistan, es ist praktisch eine Abkürzung. Anstatt Westkurdistan zu sagen, sagen wir nur Westen. Und das heißt Rojava. Rojava significa Oeste. Y que, por no decir Rojava de, no, de los kurdos, ¿no? Se dice solo Oeste. Y es Rojava. La palabra Rojava significa Oeste. Noch eins. Die politische Unterdrückung hat auch eine ökonomische Ausbeutung, das heißt, die Kurdinnen und Kurden in diesen Teilen sind die Ärmsten innerhalb der Staaten. Das ist, aber außer hier innerhalb des Iraks gehören sie zu den ärmsten Bevölkerungsschichten. Mm-hmm. Pero también hay que decir que la opresión política hace que el pueblo kurdo es el pueblo más pobre, que la gente económicamente son los que menos recursos tienen y que hay el porcentaje de pobreza más alto en esta zona. لقدن جهان دنگ دلر زینه دنگ دلر زینه دستار پروله تر هرده هرینه هرده هرینه کت خارون و کران قاده هل دینه قاده هل دینه دستار پروله تر هرده هرینه هرده هرینه کت خارون و کران قاده هل دینه قاده هل دینه قاده الدين قاده الدين نو ديوار زندانا حيا سرچيا حيا سرچيا هلدنا لسور بر خدان جيان بر خدان جيان نو ديوار زندانا حيا سرچيا حيا سرچيا هلدنا لسور بر خدان جيان بر خدان جيان ريرونا هير برم خوينا شهيدان خوينا شهيدان ري برم يا بارتيا كاركران بارتيا كاركران. Bueno, después de esta pequeña introducción, seguramente a lo mejor si querías hacer alguna pregunta o algo que se entendió o así después, nos podemos pasar ahora a hablar del confederalismo democrático, ¿no? Que es esta propuesta política que se está consiguiendo poner en práctica en la zona de Rojava, ¿no? Estaría muy bien, Orjan, que nos expliques un poco de dónde viene el confederalismo, ¿no? Porque hay una evolución desde, por ejemplo, desde PKK, ¿no? De los 60, 70 y 80 hasta ahora. ¿Cómo se da esta evolución hasta el confederalismo democrático? Y un poco qué líneas tiene, ¿no? ¿Qué líneas plantea o cuál es la propuesta política de desde esta opción, ¿no? Zu verstanden? Also das, wo, das, wie es zum, genau, wie zum gekommen ist. Genau. Und was er beinhaltet. Was er, genau, und was er sozusagen für, was seine, sein politischer Vorschlag ist, was man, was sozusagen sein, sein Ziel ist. Und, ja. Okay. Der demokratische Konföderalismus ist ein politisches Lösungskonzept, den Öcalan, der Vorsitzende der PKK 2005 vorgeschlagen hat. El confederalismo democrático es un una forma política, ¿cómo se dice? Un politischer Ansatz, Konzept. Sí, sí. Como un concepto político que Öcalan, el que es el ¿cómo se llama? El líder, eso, el líder de del PKK empezó a practicar, a ponerlo en práctica. Öcalan wurde 1999 durch ein internationales Komplott entführt. Das hat die USA angeführt und dann ihn an die Türkei ausgehändigt. En 1999 se secuestró a Öcalan, que estaba eso estaba organizado por Estados Unidos y luego lo entregaron a Turquía. Die PKK begann als Studentenorganisation und nahm den, wie fast alle linken Organisationen innerhalb der Türkei und Nordkurdistan, den Marxismus-Leninismus als Grundlage. La PKK empezó como un movimiento de estudiantes y agrupó a todos los movimientos de izquierdas como por un sistema marxista-leninista y eso era el principio del PKK. Sie wurde 78 gegründet, hat als Ziel gehabt, ein befreites, vereinigtes, sozialistisches Kurdistan zu gründen. Se fundó en el 1978 y querían fundar un Kurdistan so, es, no befreit, sé, liberado, vereinigt, also alle vier Teile, unido, unido, los cuatro partes, y, sozialistisch. Und Sozialist. Und sie hat aber auch relativ früh schon Ansätze gehabt, die sie von den meisten anderen Organisationen unterschieden haben. Und das waren auch die Gründe, warum sie zu einer Massenbewegung wurde, mit Abstand die größte Organisation der Kurden in Nordkurdistan. Und también desde el principio tenía otros motivos que se diferenciaba de otros grupos políticos y así consiguieron hacer como la o el movimiento o que tenían como una gran parte de gente que participaba con ellos. Zum Beispiel hat sie sich an die Frage der Religion anders angenähert als die anderen linken Organisationen. Por ejemplo, se acercaba de otra manera a las cuestiones religiosas que otras organizaciones de izquierdas. Seine revolutionäre Annäherung, die unter anderem zum Ziel hat, dass die Religion vom Staat, türkischen Staat oder in den anderen Staaten, nicht als Instrument gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt werden kann. Que una also, sagt, wir müssen aus einer neuen Perspektive an dieses Thema ran. Decían que tenían que enfocar ese tema Religion de otro punto de vista. Wir können nicht einfach sagen, es ist Opium für das Volk. No podemos decir que es opio para el pueblo. Wir müssen dafür sorgen, dass der Staat die Religion nicht gegen uns nutzen kann. Tenemos que conseguir que el Estado no puede usar la religión en contra nosotros, en contra el pueblo. Die Kurden sind nicht nur Moslems. Los kurdos no solo son musulmanes. In Nordkurdistan sind 20% Aleviten. En el norte de Kurdistán 90% son alevitas. Das ist ein bisschen anders, es ist nicht ganz Islam. Que es un poco diferente al Islam. Tiene algo de la isla, pero no. Und es gibt kleineren Prozentteil von Esiden. Y hay un porcentaje pequeño de Isidos. Das ist eine ganz andere Religion. Yazidíes, dicen. ¿Cómo se dice? Yazidíes. Yazidíes. Das ist eine ganz andere Religion. Es una religión muy diferente. In Nordkurdistan gibt es auch viele christliche Armenier und Assyrer. Y en el norte de Kurdistán también hay muchos cristianos armenios y asirios. Ja, und ab den 90er Jahren hat die Bewegung versucht, die Untergruppen, Unterorganisation möglichst stark auszubauen. A partir de los años 90 empezó el movimiento a intentar de construir mejor los grupos de abajo, ¿no? Los grupos diferentes de debajo. Also nicht nur eine Parteiunterorganisation, sondern auch eine eigene starke Struktur. Autonome. Sí, no solo una organización de abajo, sino también como una, con una estructura autónoma. Vor allem die Frauenbewegung wurde in den 90er Jahren sehr stark. Que en los años 90 el movimiento feminista se hizo muy fuerte. Es gab eigene Frauen-Guerilla-Einheiten zum Beispiel. Y había de mujeres, por ejemplo, propias partes de guerrilla de solo mujeres. Dann eigene Frauenorganisation, wo immer auch Kurden waren und sie der Bewegung nahe waren. Y propias organizaciones de mujeres que estaban cerca del movimiento y donde solo había mujeres. In den 90er Jahren versuchte die PKK auch eine politische Lösung mit dem Staat zu finden. Es gab immer wieder Waffenstillstände. En los años 90 también intentaron conseguir un acuerdo con el Estado y si, algunas veces o varias veces ha habido como un paro de la lucha armada. PKK war vielleicht die einzige kurdische Organisation, die in mehreren Teilen Kurdistans sich stark organisierte. Que en el 90, ja. En los años 90 la PKK era como la única organización que en varias partes de Kurdistán se organizaba bastante fuerte. Damals hat, also in den 90er Jahren, haben schon sehr viele Kurden aus Rojava die PKK unterstützt. En los años 90 ya muchos kurdos de Rojava les daba su apoyo a la PKK. Aber die PKK wurde zwar in den 90er Jahren eine Massenbewegung, aber sie wurde nie so stark, dass sie Teile Kurdistans befreien konnte oder den Staat zu einer politischen Lösung zwingen konnte. En los años 90, sí, que era un movimiento bastante grande, que un movimiento de masa, se puede decir, de masificación, pero nunca ha llegado a eso de poder llegar a un acuerdo con el Estado para liberar Kurdistán. Und als dann Öcalan 99 entführt wurde, war nämlich in Syrien, musste raus, wurde entführt in dem internationalen Komplott, begann eine neue Phase, eine Phase über der Diskussion, die alles in Frage stellte. Y cuando en el 99 secuestraron a Öcalan, entonces empezó como una, lo secuestraron de hecho en Siria, en Rojava, que estaba ahí, y a partir de ahí se volvió a cuestionar todo el tema. Ja. Also, welche Ziele wollen wir verfolgen und wie muss unsere Struktur sein? Que, como qué meta tenemos, qué queremos conseguir y cómo tiene que ser nuestra estructura, cómo nos podemos estructurar. Zwei Sachen wurden gesagt. Wir wollen jetzt keinen eigenen Staat, einen kurdischen Staat gründen. Und zweitens, wir wollen eine wirklich demokratische Bewegung werden. Also wir wollen einen kurdischen Staat gründen. Wir wollen keinen kurdischen. Que había dos cosas. Primero, no queremos fundar un Estado kurdo y Wir wollen eine demokratische, ausgeprägt demokratische Bewegung werden. Y queremos ser un movimiento fuerte democrático. Da gab es bis 2005 eben die Diskussion und man hat sich man hat die eigene Praxis kritisiert, die eigene politische Herangehensweise. Hasta el 2005, entonces se estuvo discutiendo, se ha criticado la propia manera de solucionar los conflictos y sí. Das wurde auch recht offen gemacht. Se ha hecho muy público eso. Und kein eigener Staat, weil es zu einem Nationalstaat führen würde. Ein Nationalstaat führt wieder zu viel Unterdrückung und Hierarchie. Mm-hmm. Y no se quería, no se quiere un Estado, Estado único, porque eso llegaría al final a mucha opresión hacia el pueblo, nacionalismo que no se quiere. Außerdem ist es sehr, sehr schwierig, Teile Kurdistans militärisch jetzt zu befreien, weil eben weder die Regionalstaaten noch die internationalen Mächte das erlauben wollen. Y también sería muy difícil de liberar las partes kurdas, todas las partes en los cuatro estados, porque internacionalmente no tuvieron ningún apoyo y que sería muy difícil de llegar a eso. So war das Ziel mit den Bevölkerungen, die die Kurden umgeben, das heißt erstmal Türken, Araber, Perser vor allem, in eine neue Relation zu treten. Y querían que los das heißt, es wurde also die sagen wir es so, die Freiheit Kurdistans hängt von der Demokratisierung der Türkei, Iran, Irak und Syriens ab. A la libertad de Kurdistán en el fondo depende de la política de Turquía, Irak, Irán y Siria. So, und die Bewegung hat sich sehr viele internationale Denker, also viele also Denker gelesen, also ganz viele Bücher gelesen. Que el movimiento ha leído en general muchos libros de pensadores internacionales. Hat sich natürlich politische Bewegung in der Geschichte und in der Gegenwart angesehen. Ha mirado movimientos políticos del pasado, de la historia y también del presente. Ja, und so kam der demokratische Konföderalismus zustande. Y así se creó el confederalismo democrático. Und der hat drei Standbeine und diese sind? Y tiene tres, como tres patas, digamos, ¿no? Tres columnas. Sí, tres columnas, que son... Ja. Direkte Demokratie, wir sagen radikale Demokratie. La democracia radical, que es como la democracia directa. Also möglichst von unten und so weniger Hierarchie. Sí, que viene desde abajo y con muy poca jerarquía. Hierarquía. Die Befreiung der Frau. Luego la liberación de la mujer. Weil da die Geschlechterfrage ist der Hauptwiderspruch. Sí, porque la cuestión del género es como lo más contradictorio. Und soll eine ökologische Gesellschaft sein? Y quieren que sea una sociedad ecológica. Weil wir brauchen eine neue Beziehung zur Natur und alles, was wir in der Gesellschaft machen. Porque necesitamos una nueva relación con la naturaleza y todo lo que hacemos en la sociedad. Der Geist von demokratischen Konföderalismus, welcher der Thai beschreibt, worum es genau geht, ist die demokratische Nation. Der Geist. Sí, el espíritu que tiene el confederalismo democrático se llama demokratische Nation. Eso, nación democrática. Also der Begriff Nation wird nicht komplett abgelehnt, sondern es wird versucht, ihm einen neuen Inhalt zu geben. No rechazan por completo la palabra nación, pero se intenta de darle otro motivo, otro significado. Und eine demokratische Nation können Gemeinschaften, aber auch Individuen sich zusammenfinden. En la nación democrática se pueden encontrar unidades o comunidades o también individuos, que todo tiene su sitio. Also alle, die einen gemeinsamen politischen Ansatz, Philosophie gemeinsam teilen. Sí, todos los que comparten la misma base política y filosofía. Und Territorium und Sprache ist nicht mehr Hauptkriterium. Y el territorio o la lengua no es el criterio principal. Auch nicht Grenze. Sí, tampoco la frontera. Ja, und demokratische Nation ist das ist der Gegenpart zum Nationalstaat. La nación democrática es como el contrario al Estado nacional. Es gibt natürlich weitere Kriterien, worum es was wichtig ist, aber die drei, die ich jetzt unter demokratischem Konföderalismus beschrieben habe, sind so die entscheidendsten. Que hay varios criterios más, pero los tres que ha descrito ahora mismo son los más importantes, los más que decisivos. Eins noch, die konkrete Form, wie eine Gesellschaft sich organisiert, wird demokratische Autonomie genannt. Das kann in jedem Gebiet oder Territorium oder Struktur eben anders aussehen. Que eso lo puedo añadir que cómo es de demokratische Autonomie ist die konkrete Form. Sí, una forma concreta se llama de autonomía democrática y eso se puede en cada sitio puede organizarse como uno quiere, ¿no? Que no hay como una cosa que tiene una estructura ya predeterminada. Es gibt noch viele weitere Begriffe. Einige Begriffe sind ganz neu, einige Begriffe bestanden schon. Wenn jetzt komplett jetzt neue politische eben Konzept entwickelt wird, sind Begriffe eben auch schon wichtig. Hay un montón de términos nuevos, términos políticos nuevos, que algunos ya existían, pero ahora mismo, como se está formando, hay mucho más y son muy importantes de aprenderlos. Ole mole bilinde, zor kanun geliyor günde. es interesante, bueno, por lo menos la percepción que me da a mí, es que la construcción del confederalismo democrático muchas veces sí se explica como una creación de O'Callaghan, ¿no? Y creo que es una cosa mucho más colectiva y un proceso mucho más largo de la visión superficial de que una persona construya toda una teoría política o una propuesta política. Lo que para mí la pregunta ahora, y creo que a lo mejor es una de las partes más complicadas de todo esto, es en cómo se consigue desarrollar esta propuesta, ¿no? En un contexto de guerra, ¿no? Y cuál es ese contexto, ¿no? ¿Qué facciones, qué estados, qué permite llevar a la práctica el confederalismo en la parte kurda del Kurdistán de Rojava? Y si puedes un poco situar un poco las diferentes facciones o partes que están en conflicto, ¿no? Y que a veces es un poco extraño porque hay alianzas, hay momentos en que hay alianzas tácticas que parecen un poco contradictorias, pero que tendrá una explicación desde el terreno, ¿no? Que a lo mejor es difícil entender cuando estás a miles de kilómetros, ¿no? No sé si hablan. Also wie schafft man es eben jetzt diesen demokratischen Konföderalismus in einer Kriegssituation in die Praxis umzusetzen und wie man das sozusagen von hier aus verstehen kann, man ist tausende von Kilometern entfernt und wie das eben, wie man gerade jetzt in der Zone ist, in Rojava, wie man sich dort organisiert. Also die erste Praxis begann 2007 in Nordkurdistan. Das war zu einem Moment, als die Repression nicht ganz so stark war. En la primera práctica se empezó en el 2007 en el norte de Kurdistán, cuando la represión no era tan fuerte. Ahí se empezó. Und aber viele Millionen Menschen hatten ja schon Sympathie mit der Bewegung und standen zur Bewegung. Und die große Herausforderung war, sie in einem großen neue Herangehensweise in neuen Strukturen wieder zu reorganisieren. Mucha gente ya tenía mucha simpatía con el movimiento y que ya estaban con ellos, y en el fondo lo difícil era de reestructurarlos y de juntar a la gente de nuevo para poder llevarlo a cabo. In der Hälfte von Nordkurdistan war die Mehrheit der Bevölkerung schon hinter der PKK. En la mitad del Kurdistan del Norte, ya mitad de la población estaba detrás de PKK. Wir verwenden auch den Begriff kurdische Freiheitsbewegung, was über die PKK hinausgeht und die gesellschaftlichen Organisationen und die verschiedenen Teile Kurdistans zusammenfasst. Kurdische Freiheitsbewegung. También se usa el término del movimiento libertario de Kurdistán, que junta a todos los movimientos de todo Kurdistán, de los cuatro partes. Weil jetzt mit dem neuen Herangehensweise es sehr viele Organisationen gibt. Porque hay muchas organizaciones como lo empiezan de tomar de una parte nueva, hay muchas organizaciones diferentes. Als in Rojava, also in Syrien, der Aufstand 2011 begann, der schnell in einen Krieg sich umwandelte, begann die große Organisierung in Rojava. Cuando en el 2011 empezó ya la guerra en Rojava, entonces ya... Nein, als Aufstand und Krieg in Syrien losging. Ah, cuando empezó la guerra y en Siria. Hat die kurdische Freiheitsbewegung in Rojava angefangen, sich schnell zu organisieren. Ah, empezó la... el movimiento de liberación de los kurdos muy rápido en Rojava, organizándose. Weil am Anfang war der Krieg in Syrien nicht in Rojava. Porque al principio en Rojava no había guerra. in Syria. Und die kurdische Freiheitsbewegung in Rojava wurde repräsentiert, Entschuldigung, von der, vor allem von der, dieser Partei PYD. Hier. Y la la la libera, el movimiento de Rojava empezó con la PYD, que era el partido o es el partido ahí en Rojava. Sie hat als der Aufstand in Syrien losging, wurde der syrische Staat schwächer und die Bewegung hat das ausgenutzt. Cuando empezó la la guerra en Siria, era perdió un poco de fuerza y entonces el Estado sirio lo aprovechó. Die PYD hat mit weiteren zusammen eine Überbauorganisation gegründet, die heißt Tevdem, Bewegung für eine demokratische Gesellschaft. Que el, la PYD empezó con otra gente, otro movimiento que se llama Tevdem, que es el movimiento de la sociedad democrática, empezó a juntarse. Tevdem ist der eigentliche Akteur in Rojava, wenn man es genau nimmt, die revolutionäre Kraft. Tevdem es como la fuerza revolucionaria en Rojava. Und Tevdem hat nicht den Krieg mit dem syrischen Staat oder mit den islamistisch-nationalistischen Oppositionen gesucht. Y Tevdem no ha buscado la guerra con el Estado sirio, y sino con el mit wem? Mit dem rechten Opposition. So. Y tampoco con la oposición de derechas. Also rechts meine ich nationalistisch oder islamistisch. Sí, que no con los derechas, él dice que son los islamistas o de los... Hm. Im Sommer 2012 war der syrische Staat sehr schwach. Es gab dann Krieg in Aleppo und Damaskus. En el 2012 el Estado sirio perdió mucho poder, se quedó muy abajo y había la guerra en Aleppo y en Damasco. Yeah. Und diesen Moment hat Tevdem ausgenutzt und die Städte von Rojava Schritt für Schritt befreit. Y eso aprovechó Tevdem para liberar las ciudades de Rojava y und also Rojava und was noch und welche noch? Rojava, okay. Y liberó Rojava. Es bestand ja. Aber auch weil der Krieg näherte sich langsam auch Rojava in dieser Zeit. Also sie mussten handeln, weil diese rechte Opposition auch in nach Rojava wollte. En esa época la guerra se acercaba a Rojava. Y entonces ellos tenían que hacer algo para sí, para defenderlo, porque querían llegar ahí a tomarlo. Die Befreiung begann am 19. Juli 2012 und sie war weitgehend unblutig. La liberación empezó el 19 de julio de 2012 y por una gran parte no había sangre. Sie haben sich dann angefangen auf der Grundlage von demokratischem Konföderalismus sich zu organisieren. Sí, entonces empezaron a organizarse ellos con la base del confederalismo democrático. Wie gesagt, am Anfang gab es noch keinen Krieg, es gab Spannung, aber noch keinen Krieg. Sí, como él dijo que al principio no había, todavía no había guerra, había algunas tensiones, pero la guerra no había estallado en esa zona. Aber schnell wurde, hat die Türkei ein Embargo gegen Rojava, gegen die befreiten Gebiete von Rojava installiert. Pero rápidamente Turquía empezó a instalar un embargo, en esa zona. Aber auch die anderen Kriegsparteien in Syrien haben ein halbes Embargo gegen Rojava ausgeübt. Und auch die Regierung in Südkurdistan, irakisch-Kurdistan. Pero también por la parte de Siria también hicieron como un medio embargo hacia Rojava y también la parte del Irak. Hm. halbes Jahr nach der Befreiung begannen die ersten großen Angriffe gegen Syrien. Entschuldigung, Rojava. Medio año después de la liberación empezaron las primeras ofensas en contra de Rojava. 2013 gab es, Entschuldigung, 2013 gab es Beispiel einen großen Angriff von der Al-Nusra. En el 2013, por ejemplo, había una gran ofensa de Al-Nusra. Und 2014 gab es den großen Angriff von dem Islamischen Staat, der Terrororganisation, vor allem in Kobani, den alle kennen müssten. Y en el 2014 había el gran ataque del ISIS en la parte de Kobani. Kobani oder Kobani, ¿no? Kobani. Also kaum hat die Befreiung angesetzt, setzte Embargo ein und der Krieg kam, also die Angriffe gegen Rojava wurden jedes Jahr härter. Que en el momento de la liberación empezó el embargo y entonces cada vez las ofensas, los ataques hacia Rojava eran más fuertes y más. Die Revolutionäre von Tevdem haben die Zeit versucht so zu nutzen, dass sie sich gegen diese Angriffe schützen können, verteidigen können. Los revolucionarios de Tevdem intentaron de organizarse así para estar preparados en contra de los ataques, de hacerse más fuertes. Ja, die Angriffe, wie gesagt, als all diese Angriffe scheiterten, hat der türkische Staat, der Hauptfeind von Rojava, jetzt selbst angegriffen. Y entonces cuando todos los ataques fueron un fracaso, al final el Estado turco empezó a atacar a Rojava. Also jetzt der Einmarsch in Afrin ist das, was ich meine. Sí, eso lo que es ahora que empezaron a invadir en Afrin, lo que es muy actual, eso es lo que se refiere ahora mismo con esto. Aber wichtig ist, von Anfang an, also bevor der Befreiung, hat Tevdem gesagt, gleich am Anfang, wir müssen die Zeit gut ausnutzen, weil der Konflikt in Syrien ein großer Krieg wird und der uns später oder früher erreichen wird. Pues desde el principio Tevdem dijo que tenemos que aprovechar bien esta situación y prepararnos porque esa guerra va a ser una guerra muy grande y que tarde o temprano va a llegar a Rojava. کتن خبکا شروانه مزانی بو رو بینا بره خدا باغین ما دزین شاغ زیتونا کتن خبکو داوین ما لیخن شیره ملیخن هینا تشت دین هینا باجار تفتا عفرینن ده بجین شیره عفرینا تنگو تو بنوال بر بینا دلیم رو بی هاتن افرینه بخوکتن دا بیم ایچ نه تنگو تو بنوال بر بینا دلیم رو بی هاتن افرینه بخوکتن خفکن ما لیخن شیر ملیخن هینا تشت دین هینا باجر تبدا عفرينة بجين شير عفرينة ليخن شير ملخن هينا تشندين هينا باجر تبدا عفرينة بجين شير عفرينة عفرين قلا رجاوة وبمرن تبمينة قرتبدك انسلاوة تهر بجي عفرينة Afrin Gular Ojava ve Bemrin Tebmine Kurtar dikin silava tu her bici Afrin'e Lekhin şiri melekhin hina dişte din hina Bajar tevde Afrin'e bici şiri Afrin'a Lekhin şiri melekhin hina dişte din hina Bajar tevde Afrin'e de bici şiri Afrin'a Hezara keçin tel ser ya arine Bıke hime latin te de parezin afrine Hezara kurin tel ser ça arine Bıke hime latin te de parezin afrine Lekhin şiri melekhin hina dişte din hina Bajar tevde Afrin'e, de bijin şiiri Afrin'a Lekhin şiiri melekhin, hina dişne din hina Bajar tevde Afrin'e, de bijin şiiri Afrin'a Pues en este punto lo vimos interesante que nos expliques un poco cómo funciona el día a día o cómo se organiza la sociedad en esta zona, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Cómo es la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo participa la gente en la gestión colectiva de tanto de la defensa como de la sociedad, ¿no? Aunque sean a grandes rasgos, si nos puedes explicar todo. Also, dass du uns erklärst, wie sich die Tag für Tag die Organisationen organisieren, wie sie sich vorbereiten, wie das funktioniert. Also Tevdem war am Anfang, wenn wir die ganze Gesellschaft von Rojava nehmen, noch nicht die Mehrheit, vielleicht 40%. Tevdem al principio no era la mayoría en Rojava, que como mucho al principio había un 40%. Aber heute oder sehr früh wurde sie Mehrheit der Gesellschaft. Pero muy pronto se hizo mayoría de la sociedad. Das verwirklichte sie durch Basisarbeit. Sie baute Räte, Volksräte in den Stadtteilen auf, aber auch Kommunen. Sí, eso lo consiguió en el fondo por un trabajo de base. Empezó a hacer comunas. Comunas son como las casas o las familias, que son unos 150. En total, que eso es una comuna, y también con asambleas de barrio empezaron a organizarse. Zum Beispiel wurden auch ganz viele Frauenkomitees und Räte gegründet, wie wir es jetzt auch im Bild sehen. Entonces fundaron un montón de comités de mujeres o de eso, asambleas de mujeres, como se ve aquí o se ve en la imagen. Das ist ein Bild von Vertretern einiger Kommunen, die zusammengekommen sind. Esos son los no no los líderes, los que como el que va a hablar con los demás, ¿cómo se llama? Sí, los delegados, esos los delegados de otras comunas que ahí en las fotos se juntan para intercambiarse. Die Kommunen sind sehr wichtig. Sie sind das A und O des Systems in Rojava. Las comunas son muy importantes, que es como la O del sistema de Rojava. Die Kommunen haben zwei Co-Vorsitzende, ein Mann und Frau. Las comunas tienen dos delegados, que es siempre un hombre y una mujer. Also sie vertreten die Kommune nach außen hin. Und jede Kommune hat mindestens 6 Komitees. Das sind diese hier. Y cada comuna tiene 6 comités que son eso que la autodefensa autónoma, la salud, la educación, la economía ecológica, la sociedad organizando la sociedad, ¿no? y la paz. Ja. Heute, zum Beispiel diese Komitee organisiert ganz viel im täglichen Leben. Sie kauft gemeinsam ein, organisiert das Heizen und die Elektrizität. Por ejemplo, la economía ecológica influye en la vida diaria, que ellos compran juntos los alimentos, se organizan como calentar las casas y están para eso. Jeweils zwei Co-Sprecher, wie den Mann und Frau von diesen sechs Komitees, plus die Co-Vorsitzenden bilden die Koordination einer Kommune. Ah, pues entonces cada comité tiene otra vez dos delegados, también hombre y mujer por comité, y los dos delegados principales son las pendientes que hacen toda la coordinación del sistema. Coordinación trifft sich jede Woche. La coordinación se ven todas las semanas. Und das Plenum sozusagen, wo alle Haushalte zusammenkommen, wo alle aufgerufen sind, teilzunehmen, findet einmal im Monat statt. Y el pleno donde, pues, en el fondo como es, ve auch wie Asamblea, oder? So, ja, so, como la Asamblea General, donde todo el mundo está llamado para participar, eso lo hacen una vez al mes. Ja. In den meisten Gebieten, in allermeisten Gebieten von Rojava gibt es Kommunen. Sí, en la mayoría de las zonas de Rojava hay comunas. Also 90% ist abgedeckt. 90% está organizado por comunas. Da wo es schwach ist, ist die Kommune ein bisschen größer. Das heißt, dann sind es nicht 150, sondern 300, 400, 500 Haushalte. Ah, donde no tiene, no es tan grande la... Entonces no son solo 150 casas o familias, sino de 300 a 400, donde hay menos comunas. En Rojava leben auch viele Araber und Assyrer, bei denen sind die Kommunen weniger ausgeprägt, aber es gibt sie. En Rojava también viven muchos árabes y asirios, y ahí hay menos comunas, pero también existen. Alle Entscheidungen, die höher gestellte Strukturen, Pulsstrukturen nehmen und die das Gebiet der Kommune betreffen, müssen von der da muss die Kommune zustimmen. Todo lo que tiene que ver con la estructura y la organización de la Also höhere Strukturen, verschiedene politische Strukturen, die Entscheidung treffen. Ah, que todas las estructuras políticas que son ya instancias más altas que la comuna, las comunas en sí tienen que estar de acuerdo para de lo que están haciendo. Über den Kommunen gibt es die Volksräte auf Stadtteilebene. Encima de las comunas están las asambleas de barrio. Das ist hier zum Beispiel ein Haus eines Volksrates in einem Stadtteil. Eso es la casa de... Bueno, asamblea no es... Eso es... Sí, consejo más bien, sí. Eso es la casa de consejo de un barrio. Die Volksräte gibt es auch auf Bezirksebene und Kantonsebene. Que, y los consejos también existen a nivel de distritos o también a nivel de cantones. Sí. Neben diesen Strukturen gibt es noch Stadtverwaltungen, die normal gewählt werden, in einer normalen Wahl. Aparte de esas estructuras también hay administraciones de ciudades, que eso se vota también por las comunas, ¿verdad? Die Kommunen wählen die. Aber zurück zu den Volksräten. Die Koordination einer Kommune vertritt diese Kommune im Volksrat des Stadtteiles. Ah, la coordinación de la comuna representa el consejo de este barrio. Die 14 Leute oder mehr nehmen in dem Volksrat des Stadtteils teil. Das sind so ungefähr 30 bis 50 Kommunen. Mhm. Und die Koordination dieser Kommunen kommen zusammen in einem Stadtteil und das ist der Volksrat dieses Stadtteils. Also genau, immer diese zwei Doppelspitzen. Nicht nur die Koordination, da sind auch die Vertreter der the committees. Okay, also die los la 14 o sea yeah. Comune ungefähr. Ja, yeah, que de cada comuna más o menos unas 14 personas que son los coordinadores, luego se juntan en una en los consejos y ahí toman las decisiones. Okay. Der Unterschied, ein wichtiger Unterschied der Volksräte zu den Kommunen ist auch, dass bei den Volksräten über die Kommunen hinaus andere bestehende Organisationen dort teilnehmen. Que la diferencia de las comunas a los consejos, por ejemplo, que cuando tienen una asamblea de consejos, también participan otras instancias de fuera y no solo la gente de la comuna, que también viene otra. Das heißt, andere politische Organisationen. Otras, sí, organizaciones políticas. Klassische NGOs. Que, por ejemplo, ONGs. Jede Form, Beispiel die und die verschiedenen sozialen Bewegungen. Y varios, o, sí, varios movimientos sociales diferentes. Participan todos en los, eso, en la, en los consejos. Auf Bezirksebene sind auch Vertreter der Parteien dabei. Luego en el nivel de los distritos diferentes, también vienen representantes de los partidos políticos. Jede Partei hat 5 Vertreter. Cada partido tiene 5 representantes. Und aber auch ethnische, religiöse Minderheiten haben einen Vertretungsanspruch, egal wie klein sie sind. Ah, y también minorías religiosas, por ejemplo, tienen el derecho a un representante, aunque son muy pequeños y hay muy pocos, pero también. In den Volksräten soll eigentlich jede Struktur, jede Gruppe, egal wer es ist, mitmachen. Sí, en los consejos deben participar todas las estructuras, toda la gente. Tienen que estar representados, ¿no? Por alguien. Ich habe vorhin von den sozialen Bewegungen gesprochen. Damit meine ich die verschiedenen Sektoren der Gesellschaft. Antes habló de los movimientos sociales y ahí se refiere a los diferentes sectores de la sociedad. Die Gesellschaft Tevdem hat am Anfang 9 Sektoren gehabt. Jetzt inzwischen 13, 14 geworden. La sociedad Tevdem al principio tenía 9 sectores y ahora ya tiene 13 a 14. Ja. Was sind die Sektoren? Selbstverteidigung, was da oben steht. Que son los sectores, que por ejemplo lo que ponía aquí al principio, lo de autodefensa, todo eso. Plus Frauenbewegung. Más movimiento de mujeres. Justiz. Justicia. Diplomatie. Diplomatia. Dann noch weitere, jetzt habe ich nicht alle im Kopf. Ja, no, Frauenbewegung natürlich. Sí, la mujeres, ya lo hemos dicho, ¿no? El movimiento de mujeres, sí. Eso. Jugendbewegung auch. Y movimiento de jóvenes, ya lo he dicho. Also die Organisation in Rojava insgesamt muss man sich vertikal und horizontal vorstellen. La organización en Rojava hay que imaginárselo como horizontal y vertical. Vertical sind die Kommunen, die Volksräte und die weiteren höher gestellten Strukturen, also von unten nach oben hin. Vertical son las comunas y los consejos. Und horizontal sind die Sektoren. Sí, y lo horizontal son los sectores. Ja. Übrigens steht in der Klammer immer das Kurdische. Sí, y lo que está entre paréntesis es la palabra en kurdo. Und Beispiel die Gesundheitsbewegung, der Gesundheitsbereich oder Sektor ist eine eigene Bewegung für sich selbst. Por ejemplo, el movimiento de la salud es un movimiento por sí mismo, que es autónomo. Es gibt Gesundheitsräte auf Stadtteil, Bezirks- und Kantonsebene. Que hay consejos aparte, solo para la salud, en, pues, los consejos de los barrios de la ciudad y también de los distritos y de los cantones. Da machen auch die verschiedenen Bereiche im Gesundheitsbereich mit. Das heißt die Apotheker, die Ärzte, Krankenschwester. Ahí participan la gente que está vinculado con la salud, por ejemplo, como los farmacéuticos, las enfermeras, los médicos. Okay. So, das ist die Struktur, was ich jetzt beschrieben habe, was Tevdem entwickelt hat über die Jahre. Es war sehr dynamisch und hat sich immer wieder verändert. Eso es la estructura que en el fondo ha desarrollado Tevdem durante los años, ¿no? Siempre ha ido creciendo, se ha cambiado un poco y eso es lo que tiene ahora mismo. Da sind ganz viele Strukturen, Organisationen und es ist nicht einfach, sich da einzuarbeiten, natürlich am Anfang. Sí, que hay un montón de organizaciones y estructuras y es no es muy fácil de meterse ahí dentro y de enterarse de todo así de momento a otro, ¿no? Also das sind jetzt Bilder von Menschen von Kommunen, die armenisch oder syrischstämmig sind. Die habe ich letztes Jahr auch besuchen können. Esos son fotos de familias y gente que son sirios o armenios y él los pudo visitar el año pasado. Ja. Dadurch, dass die kurdische Freiheitsbewegung den Nationalstaat ablehnt und von demokratischer Nation spricht, ist es viel einfacher geworden, mit den Assyrern und Armeniern zum Beispiel Kontakte aufzubauen. Como los kurdos en general no quiere un estado kurdo, ¿no? Nacional, es mucho más fácil tener contacto ahora eso con los asirios o con los armenios, porque ya no hay esa frontera, ¿no? Es gibt noch eine weitere politische Struktur, die wichtig ist, um Rojava insgesamt zu verstehen. Que hay otra política estructura importante para poder entender Rojava. Ja, und zwar die demokratische Selbstverwaltung. Que es la administración autónoma democrática. Die entstand 2014. Empezó en el 2014. Als Tevdem mit vielen weiteren Organisationen und Parteien das entwickelt hat. Cuando Tevdem empezó a desarrollarlo con muchos partidos y organizaciones. Zusammen haben sie, also 50 Organisationen haben den Gesellschaftsvertrag geschrieben. 50 Organisationen escribieron el contrato social de sociedad. 3 Monate lang gab es Diskussionen. 3 meses estuvieron discutiendo. Und es ist keine typische Verfassung. Y no es una constitución típica. Und als das Gesellschaftsvertrag angenommen wurde, wurde die demokratische Autonomie ausgerufen. Y cuando ya aceptaron el contrato de sociedad, reclamaron la democrática autónoma. Sagt ihr, demokratische Autonomie ist die konkrete Form. Sí. Es la forma concreta. Ja. Also der zweite Grund, also der erste Grund war halt, mehr Teile der Gesellschaft einzubinden in die Entscheidungsprozesse in Rojava. Sí, la primera razón era integrar más a la sociedad en los procesos políticos de Rojava. Weil nicht jeder nimmt demokratischen Konföderalismus zur Grundlage oder übt direkte Demokratie aus. Porque no todo el mundo se coge como base el confederalismo democrático oder übt was aus. Direkte Demokratie. O practica la democracia directa. Die demokratische Selbstverwaltung hat eine Exekutive und Legislative, wo alle Parteien und Organisationen vertreten sind. Die demokratische Selbstverwaltung, was ausgerufen wird. La administración democrática tiene la ejecutiva y legislativa. Das System von Tevdem besteht. Die demokratische Selbstverwaltung ist sowas wie ein Überbau und über die Jahre wurde es so eine Form von Überbau. Mm-hmm. El, El sistema de TEFDEM está ahí y es como, como la cáscara, digamos, de todo. Aber die demokratische Selbstverwaltung dominiert nicht TEFDEM. Also es ist nicht so, dass sie dann sagt, wir treffen jetzt alle Entscheidungen und TEFDEM-Strukturen müssen sich dran halten. Ah, pero la autonomía democrática no tampoco manda lo que tiene que hacer TEFDEM, que también tienen... Se, que se soporta mutuamente, sí. se montan una cosa sobre otra. Yeah, sí. Gehen ineinander, sí, se montan una cosa, sí, se juntan y se organizan entre ellos, sí. Also seit es die demokratische Selbstverwaltung gibt, hat die Zahl der Kommunen zugenommen. Heute gibt es 3.800. Also als das ausgerufen wurde, gab es nicht mal 2.000, jetzt gibt es 3.800. Das heißt, der Ausbau der Kommunen ging immer weiter. 3.800 demokratische Selbstverwaltung? Nein, 3.800 Kommunen gibt es in ganz... Ah, que cuando, desde que empezaron con la... democracia autónoma, había solo 2.000 comunas y ahora ya hay 3.800, que ha aumentado bastante con eso. Es gab natürlich und gibt immer wieder Konflikte, aber inzwischen gibt es auch eine Lösung, die sehr interessant ist, also, wie es im Konkreten funktioniert. Desde siempre había y también hay conflictos, pero ahora tienen una solución bastante interesante para... Für jetzt sage ich erstmal okay, wenn Fragen kommen, kann ich das vertiefen. Ah, vale. Ahora dice vale y si luego alguien quiere preguntar, lo va a profundizar. Hier sehen wir die drei Kantone, als sie 2014 ausgerufen wurde, Afrin, Kobani und Jizira. Esos son los tres cantones que en el 2014 los llamaron, que es Afrin, Kobani y Jizira. Meydan kadaşı Fragen weitermachen, das können wir vertiefen. Podemos seguir con las preguntas. Sí, yo creo que a partir de este momento, creo que ahora podemos abrir muchos caminos sobre qué tratar, ¿no? Tanto la situación de guerra, creo que ahí lo que está pasando ahora en Afrin, pues es un tema que es interesante para hablar. Podemos profundizar un poco todavía más en resolver algunas cuestiones del día a día, ¿no? En el confederalismo democrático, ¿no? A nivel social, no sé, yo por ejemplo a ese nivel se me ocurren preguntas como cómo funciona la justicia. Creo que hay ahí alguna propuesta, algunas formas que puede ser interesante compartir, ¿no? Pero creo que a partir de este momento estaría guay abrirlo a que todo el mundo un poco participe y vaya aportando un poco hacia dónde queremos llevar el debate o de lo que queremos hablar, ¿no? Puesto sobre la mesa unas cuestiones muy básicas y a partir de ahora depende un poco de todos que vayamos sacando temas, dudas, no sé, a mí se me ocurre el de la justicia como una cuestión que me resulta curiosa a que nos comenten, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se comentando. ¿Cómo funciona la justicia? Also gemeint, wir können jetzt sozusagen gehen, okay. Wenn jemand Fragen hat, kann er fragen und das wäre jetzt eine Frage, die er hätte. Okay. Und ja. Also schon in den 90er Jahren wurden sogenannte Friedenskomitees gegründet. Ya en los años 90 fundaron unos sistemas, unos comités de paz. Also um die Konflikte innerhalb der Gesellschaft zu lösen, die gab es schon in Rojava. Para resolver los conflictos de la sociedad, eso ya lo había en Rojava. Das waren natürlich ganz wenige, aber die waren wichtig, als die Revolution begann. Eran muy pocos, pero eran muy importantes cuando empezó la revolución. Beispiel, diese zwei Menschen machen seit den 90er Jahren mit im Justizbereich. Estas dos personas, por ejemplo, participan desde los años 90 en la justicia. Im Kern sind die Friedenskomitees auf Kommunenebene. Como el interior, ¿no? El punto de encuentro son die Friedenskomitees. Ja, Friedenskomitees. Son los comités de paz en el nivel de comunal. Also jede Kommune wählt 5 bis 10 Menschen, die Friedenskomitees bilden. Que cada comuna elige de 5 a 10 personas que luego son partes del Comité de la Paz. Und die sind zuständig, um die Konflikte in der Gesellschaft zu lösen. Y ellos son los que tienen que resolver los problemas en la, entre la sociedad, ¿no? Ziel, das Großziel ist, Konsensentscheidungen herbeizuführen. La meta es de conseguir unas decisiones consensuales. Mit Beginn der Revolution nahmen, sage ich mal, Unsicherheiten und Kriminalität und Gewalt ein bisschen zu in der Gesellschaft, aber seit 2014 nehmen sie deutlich ab. Con el comienzo de la revolución, en principio aumentó la criminalidad y pero ahora desde el 2014 está bajando otra vez. Man muss natürlich nie vergessen, bei dem, was ich jetzt erzähle, dass der Staat de facto nicht mehr da ist. Claro, nunca se puede no hay que olvidar que el Estado ya no existe. Im Jahr 2016 haben die Friedenskomitees 80% aller Fälle gelöst. En el 2016 los comités de la paz resolvieron un 80% de conflictos. Wichtig ist beim Lösen der Konflikte auch zu diskutieren, warum die beschuldigten Menschen die jeweilige Tat begangen haben. Importante también es que cuando se está resolviendo un conflicto, ¿por qué la persona que se ha cometido algún delito o algo, por qué lo ha hecho, ¿no? De tener esta pregunta presente. Es gibt Fälle, die da nicht gelöst werden, kommen, gehen zu den Justizplattformen. Que hay casos que no se puede resolver así, entonces llegan a una plataforma de justicia. Da kommen rund 100 Menschen zusammen von den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft. Ahí se juntan unos 100 personas de diferentes sociedades. Also im jeweiligen Stadtteil zum Beispiel. Da, wo das Delikt stattgefunden haben soll. Donde, por ejemplo, se cometió el delito, en esa zona las 100 personas se juntan. Die Justizplattform versucht auf Konsensentscheidungen herbeizuführen, aber es ist nicht zwingend vorgesehen. Que la... Es kann auch eine Mehrheitsentscheidung geben. Die Justizplattform, also nicht jeder Fall muss im Konsens entschieden werden. Okay. No todos los casos tienen que decidirse en un consenso, pero es kann auch Mehrheitsentscheidungen geben. Pero que también puede haber como decisiones mayoritarias. Auf jeden Fall ist das, also wenn ihr nach Rojava gehen solltet, fühlen wir, ich habe mich da mal recht wohl gefühlt, dadurch, dass eben die Gesellschaft organisiert ist, Konflikte versucht zu lösen, mehr Ausgleich da ist, Solidarität da ist, ist die Gesellschaft sehr hilfsbereit und freundlich. Si alguien de vosotros fuera a Rojava, él ha estado ahí y dice, por eso, como están organizados así, la gente es muy amable, te ayuda, que te recibe muy bien por esta organización, por las plataformas de justicia, que la gente está muy sensibilizada, ¿no? Cuando viene alguien de fuera, que te encuentras muy bien y muy a gusto. Una pregunta. A ver, ¿cómo entender? Además del sistema de los comités de paz, además del sistema que ya es horizontal y asambleario, la resolución de conflictos, la pena que se aplica, por decirlo de alguna manera, o la manera de resolverlo, ¿es un sistema alternativo o es algo que de la manera que se venía haciendo en función de lo que ya conocía, no es una forma diferente de aplicar la resolución de conflictos, o caso de robo, por ejemplo, Also, wenn es dann Also, wenn sozusagen der Konflikt gelöst wurde, also wie wird es dann zum Beispiel, wie werden die Strafen dann, wie werden die Leute bestraft, was macht man, also macht man das, wie man es früher davor gemacht hat, zum Beispiel, ob jemand ins Gefängnis kommt, wenn er geklaut hat oder so, oder wie wird das Ganze dann gelöst, sozusagen, um das Ganze wieder gut zu machen. Okay. Also bei den allermeisten Fällen muss niemand ins Gefängnis. En la mayoría de los casos nadie tiene que entrar en la cárcel. Überhaupt ist die Zahl der inhaftierten Menschen sehr gering. Hay muy pocos prisioneros. Also viel weniger als vor der Revolution. Sí, mucho menos que antes de la Revolución. Die Strafen können, wenn es zwei Parteien waren, es kann einen Ausgleich geben. Das heißt, die eine Seite, wenn sie eher schuldig war, gibt dem anderen etwas oder entschuldigt sich einfach nur. Que si por ejemplo la pena la multa, ¿no? Por ejemplo, si había una cosa entre dos personas, pues por una parte a lo mejor la parte culpable, la persona que tiene la culpa, pues le da algo o simplemente le pide disculpas, ya depende del caso, que se llegue a un acuerdo así. Oft ist es so, dass etwas aus, wo beide Seiten natürlich einen Anteil haben an dem Konflikt. Muchas veces, claro, las dos partes tienen como culpa, algo de culpa. Entonces, und die sollen ihre Fehler sehen und das auch dann gemeinsam treffen. Wenn sie das sehen und so äußern, wenn beide Seiten, dann wird gesagt, okay, dann ist es aus diesen Gründen passiert und es soll nicht wieder passieren. Okay, entonces sí, claro, si los dos tienen la culpa, deberían pues enfrentarse a lo que han hecho, al delito y lo que sea, y hablar en grupo sobre eso y hombre, decir al final pues que no debería volver a pasar, por ejemplo. Und das Friedenskomitee schaut auch darauf, dass es dann auch so läuft, dass es zwischen den beiden Parteien es auch in Zukunft besser wird. Ah, y el Comité de la Paz luego controla un poco que eso siga saliendo así, que la gente vaya llevando a cabo esa reflexión y que vaya funcionando. Die Prinzipien sind natürlich die Prinzipien der Revolution und des demokratischen Konföderalismus, also es wird nicht auf zu sehr konservativen Prinzipien Fälle gelöst. Que los principios, por supuesto, es la base del confederalismo democrático y que los casos no se resuelven de un punto de vista muy conservador. Eso también. In den wenigen Gefängnissen, die wenigen Gefängnisse sollen so umgebaut werden, dass die Menschen arbeiten, was produzieren, auch Raum für Bildung haben. Los cárceles, los pocos cárceles que existen, los quieren modificar como para que la gente que esté en la cárcel que pueda trabajar, que pueda estudiar para formarse y para aprovechar, ¿no? Como para no estar solo ahí. Eso es lo están buscando. Yeah. dentro de alguna comuna y acatan esta estructura o no, y en ese caso forman parte del sistema de justicia o el sistema de salud, o están fuera, y en tal caso, por ejemplo, si hay un juicio y no corresponde a la persona que forma parte de una comuna, se consigue que esa persona participe o no. Pero ya, o sea, no tanto por el tema de la justicia, sino ya ampliándolo también al tema de salud, al tema de la educación, si todo el mundo está organizado dentro de esta comuna. Also es gibt sicher auch Leute, die nicht in der Kommune sind, die dort leben, und wie wir es im Fall sind, nicht jetzt nur in der Justiz, sondern auch im Gesundheit, also im ganzen System, den ganzen Komitees, wie wird diese Person behandelt? Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es einen Konflikt gäbe oder wenn sie krank wird, kann sie dann an diese trotzdem zu den Komitees? Okay. Oder muss man automatisch, muss man in der Kommune sein, um teilhaben zu können? Nein, also Konflikt kann auch zwischen Menschen gelöst werden, die an der Arbeit der Kommune nicht mitmachen. Que el conflicto, un conflicto, por ejemplo, también se puede resolver, aunque haya gente que no está dentro de la comuna. Und nicht 100% der Bevölkerung macht immer bei den Kommunen natürlich mit. Y no un 100% de la población está dentro de comunas, ¿no? Que siempre hay gente que no participa. Aber außer dieser Rechtsprechung, Friedenskomitees, Justizplattform, da gibt es noch ein, zwei andere Sachen, Strukturen, da gibt es ja noch sonst keine andere Rechtsprechung. Also in Rojava gibt es sonst nichts anderes. Sí, que en, ahora en la forma de justicia solo hay esto, que no hay otra cosa, entonces solo, ahí es lógico que solo pueden acudir a esto y que se les trata. Und im Gesundheit, also wenn jetzt zum Beispiel jemand krank wird, es nur, que si alguien se pone malo y no está dentro, si puede acudir al médico, ¿no? Oder zum Beispiel Schule, Studium. Also es gibt Krankenhäuser und sehr viele Gesundheitsstationen in den Stadtteilen. Sí, en los barrios hay muchos hospitales o centros de salud. Und da... Dahin kann jeder Mensch kommen. Y todo el mundo puede acudir a eso. Ja. Und es gibt die betrieben, also Krankenhäuser und Gesundheitsstationen, sind sehr, sehr günstig oder kostenlos. Los centros de salud o los hospitales son muy baratos o gratis. Und wenn ein Mensch nichts verdient, zahlt er nichts. Y cuando uno no gana dinero, no paga. Ziel ist, dass zukünftig niemand zahlt. Sí, la meta es que en el futuro no tiene que pagar nadie. Aber es gibt auch private Ärzte, die ihre Praxis haben. También hay médicos privados que tienen su propia consulta. Die sind viel teurer. Sí, que son mucho más caros. Nein. Sie haben auch den Raum, was zu machen, natürlich. Das ist nicht verboten. Sí, ellos pueden hacerlo, y si alguien va y quiere pagarlo, lo puede hacer, que eso no está prohibido. In einer Stadt, in Rojava, gibt es auch noch den Staat, und zwar in Kamischlo. Kamischlo ist die größte Stadt. Y en una ciudad, en una ciudad en Rojava, existe un estado, que está ahí. Und der hat auch ein Krankenhaus dort. Y ahí hay un hospital. Manche Menschen gehen dahin. Und das ist gratis auch, oder? Ja, ja. Y ahí también hay un hospital y mucha gente acude a eso y eso es público, ¿no? Cuesta. Nein, in zwei, drei Stadtteilen ist der Staat dort noch präsent. Ah, que es del Estado ahora. Que es del Estado, also vom syrischen Staat. Ja, ja. Que del Estado sirio y alguna gente, pues en vez de acudir a los centros de salud de la comuna, va al hospital público. Aber die Bildungspolitik, die wird schon von dem Bildungsrat und Komitees gemacht. Y la política de educación se hace del Consejo de Educación de la Comuna. Aber wenn man nicht in der Kommune ist, kann man trotzdem in die Schule gehen. Ja, natürlich. Y todo el mundo puede acudir a la escuela. Es gibt für die kurdischen Kinder ist der Unterricht hauptsächlich auf Kurdisch inzwischen. Para los niños kurdos, la clase suele ser en kurdo. Für die Arabischen auf Arabisch. Para los niños árabes en árabe. Für die Assyrischen auf Assyrisch. Y para los asirios en asirio. Die lernen alle gegenseitig ihre Sprachen. Todos aprenden uno con el otro sus idiomas para intercambiando. Und der Übergang fand vor, also die Veränderung des Bildungssystems, also, was ich jetzt beschrieben habe, fand vor 2 Jahren statt. Y el cambio del sistema educativo empezó hace 2 años. Es gab von einigen Teilen der Gesellschaft kleineren Widerstand dagegen, Protest. Algunas partes de la sociedad estaba poniendo en contra, había como un poco de resistencia. Aber es ist weitgehend akzeptiert. Pero la gran parte lo está aceptando. Und der, wie heißt denn der? In Englisch heißt es Curriculum. Ah, el Curriculum, o sea, der Lebenslauf. Nein, ich meine dieses Lehrkonzept. Ah, el, como el programa educativo, ¿no? Sie wurden auch komplett neu geschrieben. Lo volvieron a escribir todo nuevo, está como reformado. Von hunderten Menschen in einer gemeinsamen. Ah, de 100. De cientos de personas, todos juntos lo escribieron nuevo. Una cuestión, se ha puesto algo, digamos. Bei der Wirtschaft ist es auch so, dass die Wirtschaftsrahmen schon jetzt von den neuen politischen Strukturen gesetzt wird. Aber der gilt für allen, der Wirtschaftsrahmen. Y sí, que también, por ejemplo, el marco económico también viene de las comunas y ya es para todo el mundo. Also grundsätzlich muss gesagt werden, dass es immer zwar nicht 100% der Bevölkerung das unterstützt, aber es ist zwischen 80-90% und es gibt immer ein Bestreben, die anderen Teile mit einzubinden, Raum zu geben. Que siempre hasta ahora es así, que no todo el mundo está de acuerdo y que lo apoya, pero un 80-90% sí, y se está intentando convencer a toda la población de participar en esto. Pues, sonst, Dankeschön, dass ihr zuhört. Muchas gracias por escuchar. Ahora vamos a hacer Andy el curro, Y hasta aquí la coctelera de esta semana. ¡Hasta pronto!